Cousin François. Ryder und die Fellfreunde spielten am Strand der Abenteuerbucht Ball. Fertig. Ryder warf ihn hoch in die Luft und Chase und Marshall rannten hinterher. Ich hab ihn gleich. Immer weiter flog der Ball, quer über den Strand, über das Volleyballfeld. Doch der kleine Dalmatiner übersah einen Liegestuhl und der klappte zu. Es dauerte, bis Marshall sich endlich befreit hatte und verdutzt hochschaute. Captain Tollpatsch hat 4 Füße? Oh, ich glaube, ich sehe doppelt. Du siehst nicht doppelt, Dusselchen. Das ist mein Cousin aus Frankreich. Der sah fast genauso aus wie der Captain, nur dass er anders angezogen war. Ja! Und jetzt auch noch den Ball auffing. Oh, voilà! Und mit ihm Kunststücke machte. Wow! François, das sind Marshall, Ryder und Chase. Hallo! Hallo! Hallo, freut mich! Ich bin François Tollpatsch. Tollpatsch? Ich dachte, ihr seid Cousins. Sind wir auch. Aber Horatio spricht den Familiennamen falsch aus. Sie heißen Horatio? Ein vornehmer Vorname. Oh la la. Das Einzige, was besser ist als Fußball, ist Volleyball. François hatte Sky, Rubble, Rocky und Zuma entdeckt, die immer noch Volleyball spielten. Macht Platz für François, Tollpatsch. Im Nu stand er an Skys Seite, die den Ball annahm. Abspielte, François fing ihn, und warf und Rubble auf der anderen Seite des Netzes erreichte ihn nicht mehr. Wow, ein echter Schmetterball. Ja, das fand François auch. Dann wandte er sich an Sky. Du spielst hervorragend Volleyball. Danke, Sie sind aber auch nicht schlecht. Oh ja, ja, da hast du recht. Ich bin sehr, sehr gut. Captain Tollpatsch grinste Ryder an. Der ist erstmal beschäftigt. Ich habe nämlich was Aufregendes vor. Ich glaube, ich habe hier in der Bucht einen Blaufußtölpel gesehen. Den sieht man sonst kaum bei uns. Wenn ich ein Foto von ihm mache, kommt es vielleicht aufs Titelblatt vom Seevogel. Dann wünschen wir Ihnen viel Glück. Captain Tollpatsch kletterte an Bord der Flunder, die auf den Wellen schaukelte und griff gerade nach seinem Fernglas, als Walli, das Walross, seinen Kopf aus dem Wasser steckte. Ich kann heute nicht mit dir spielen, Walli. Ich muss unbedingt den Blaufußtölpel finden. Aber alles, was er entdeckte, war sein Cousin, der auf einem Surfbrett über die Wellen glitt und sich dabei von einem Gleitschirm ziehen ließ. Seht mich an, was ich alles kann! Ich hoffe, François verscheucht mit seinen Flugkünsten nicht den Vogel. François war nämlich ganz bei der Sache. Haha, seht ihr, was ich kann? Ich bin ein Naturtalent. François ist sehr sportlich, findest du nicht? Rubble und Sky sahen ihm vom Strand aus zu. Und ich liebe es, wie er manches ausspricht. Tatsächlich? Rubble drehte sich um und kam nur wenig später mit französischer Baskenmütze auf dem Kopf, rotem Halstuch, runder Brille und einer Baguette-Stange wieder zurück. Er sah wirklich sehr französisch aus. Hallo, Sky! Hast du vielleicht Lust, mir beim Surfen zuzusehen? Klar! Seht er, liebe Leute! Wow, hast du gesehen, was François gemacht hat? Es war so französisch! Sky hatte eben nur Augen für François. So wie Captain Tollpatsch nur den seltenen Seevogel im Sinn hatte und mit der Flunder kreuz und quer über das Meer fuhr. Ah, immer noch keine Spur vom Blaufußtölpel. Dafür tauchte aber Walli vor ihm auf. Tut mir leid, ich fische keinen Fisch. Was? Der Captain drehte sich um. Oh, na sowas! Ein Blaufußtölpel auf meinem Schiff! Aber kaum hatte Captain Tollpatsch seine Kamera in der Hand, flog der Blaufußtölpel auch schon davon. Oh! Nicht wegfliegen, komm zurück! Warte, ich will ein Foto von dir machen! Doch da lag der Captain schon im Wasser. Wo ist der Vogel? Der war weg. Genau wie die Flunder. Es stand ja niemand mehr am Steuer. Oh nein, komm zurück! Die würde er nie einholen. Glücklicherweise tauchte das Walross neben dem Captain auf. Walli, sagst du bitte Ryder Bescheid? Braver Junge, hol Ryder! Ryder spielte mit Rocky am Strand Frisbee, als Walli angeschwommen kam. Hallo, Walli. Stimmt was nicht? Das Walross machte die seltsamsten Verrenkungen, doch Ryder verstand es. Kommst du von Captain Tollpatsch? Er hat den Vogel gefunden, aber sein Schiff verloren? Ah, er braucht Hilfe. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Das kriegen wir hin. Paw Patrol, zur Zentrale! Ryder braucht uns! Die Fellfreunde flitzten sofort los. Quer über den Strand und geradewegs zu dem gläsernen Fahrstuhl der Zentrale. Marshall wollte dieses Mal auf gar keinen Fall der Letzte sein. Er überholte Rubble, stolperte und ineinander verknäuelt kugelten die beiden den anderen hinterher. Oh la la! Alle freuten sich auf ihren nächsten Einsatz und auf dem Weg nach oben schlüpfte jeder in seinen Einsatzanzug. So waren sie auf alles vorbereitet. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Captain Tollpatsch braucht uns. Er wollte einen der seltenen Blaufußtölpel fotografieren und ist dabei dummerweise ins Wasser gefallen. Wir müssen ihm helfen, wieder an Bord zu kommen und das Foto von dem Vogel zu machen. Zuma, du fährst sofort raus und ziehst Captain Tollpatsch mit deinem Rettungsring zurück zu seinem Schiff. Ab ins Wasser! Sky, du fliegst die Küste entlang und hältst nach dem Nest des Blaufußtölpels Ausschau. Ja, ich bin der Flughund! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Rubble, Chase, Rocky und Marshall hielten in der Einsatzzentrale die Stellung, während Ryder an der großen Stange zu seinem roten Quad hinuntersauste. Juhu, ja! Sky und Zuma dagegen nahmen die Rutsche, die bis ins Erdgeschoss zu ihren Fahrzeugen reichte. Dort machte Sky ihren Hubschrauber startklar und Zuma sein Luftkissenboot. Als die beiden bereit waren und angefahren kamen, wartete Ryder bereits auf sie und zusammen fuhren sie los. Quer über die Brücke und dann den Weg direkt hinunter zum Strand. Rettungsweste aufblasen! Ryder drückte auf einen Knopf und unter den Rädern seines Quads erschienen Kufen, mit denen er auf dem Wasser fahren konnte. Zuma war dicht an seiner Seite und Sky flog über ihren Köpfen und hielt Ausschau nach dem Nest des Tölpels. Aber zuerst entdeckten sie Captain Tollpatsch. Da ist er ja! Der Captain schwamm immer noch der Flunder hinterher, war aber viel zu langsam. Keine Sorge, Zuma holt sie raus und ich kümmere mich um ihr Schiff. Danke, Ryder! Zuma lenkte sein Luftkissenboot direkt neben den Captain. Rettungsring! Der Ring hing an einem Seil, das an dem Boot befestigt war. Ja! So konnte Zuma den Captain sicher hinter sich herziehen. Ja! Juhu! Danke, Zuma! Zuma nahm Kurs auf die Flunder, die Ryder jetzt erreichte. Quad auf Autopilot! Geschickt sprang Ryder ab und kletterte über die Reling an Bord. Geschafft! Dann machte er als erstes den Motor aus. Kaum hatte die Flunder angehalten, waren auch Zuma und der Captain da. Es lebe die Paw Patrol! Auch die beiden kletterten rasch an Bord und Sky landete mit ihrem Hubschrauber an Deck des Schiffes. Schön, wieder auf festem Boden zu stehen, auf dem Schiffsboden. Und jetzt helfen wir ihnen, Fotos zu machen. Vom Blaufußtölpel. Diese Vogelart sieht man bei uns eigentlich kaum noch. Dafür kamen Cousins auf Surfbrettern und mit Gleitschirmen häufiger vor. Achtung, ich bin im Anflug! François flog so dicht am Schiff vorbei, dass Zuma den Captain festhalten musste, weil der sonst wieder im Wasser gelandet wäre. Oh, danke! Aber auch François sprang jetzt aufs Schiff. Also, Horatio, welchen Vogel soll ich denn nun fotografieren, ne? Er riss seinem Cousin ein Plakat aus der Hand, das dieser eben gerade von der Kajütentür genommen hatte, und starrte den Vogel an, der darauf abgebildet war. Ah, den Blaufußtölpel! Ich mache ein Foto von seinen blauen Füßen auf einem weißen Felsen! Fahr los, Horatio, fahr los! Seufzend nahm der Captain Kurs aufs offene Meer und suchte, so wie sein Cousin, mit einem Fernglas die Umgebung ab. Sky sprang wieder in ihren Hubschrauber und hielt von dort aus Ausschau. Die blauen Füße sind bestimmt gut zu sehen. Da ist er! Der Blaufußtölpel nistete auf einem steilen, weißen Felsen, mitten im Meer. Sie sind richtig blau. Captain Tollpatsch, wir haben ihn. Den Blaufußtölpel? Super, du hast ihn gefunden. Wir müssen uns ihm ganz langsam nähern. Weißt du, Blaufußtölpel sind nämlich ganz besonders scheu. Aber wer zu langsam ist, der kommt zu spät. François schlich sich weg, griff nach dem Surfbrett und dem Gleitschirm und war schon in der Luft. Achtung! Ich werde das Foto für dich machen, Horatio! Nein, François, warte! So machst du dem Vogel nur Angst! Aber das hörte François schon nicht mehr. Doch Sky lenkte ihren Hubschrauber jetzt direkt über die Flunder und ließ einen Gurt herunter, den der Captain sich um den Bauch band. Dann zog sie ihn hoch. Trotzdem erreichte François als erster den Felsen. Ah, der Vogel. Also, dann wollen wir mal. Er landete neben dem Nest, in dem der seltene Vogel saß, und griff nach seiner Kamera. So, mein blaufüßiger Freund, bitte lächeln. Das wollte der Vogel aber nicht. Im Gegenteil. Wütend breitete er die Flügel aus und ging auf den Eindringling los. Aber was soll denn das? Der Vogel drängte François immer weiter zurück. Ich will doch nur ein Foto machen. Bis an den Rand des steilen Felsens. Der Franzose stürzte hinab und konnte sich gerade noch mit den Händen an der Felskante festhalten. Hilfe! Hilflos baumelte er in der Luft, den wütenden Vogel über sich. Doch Skye und Captain Tollpatsch waren bereits ganz in der Nähe des Felsens. Wir müssen François retten! Hilfe! Immer wieder pickte der Blaufußtölpel nach der Hand des Eindringlings. Oh, tut mir leid, ich wollte dich wirklich nicht ärgern. Halte durch, François! Hilfe ist unterwegs! Horatio, hilf mir! Der Tölpel ist richtig sauer! Ich meine nicht, dass ich Angst habe! Doch der Vogel pickte noch einmal. Und François rutschte ab. Hilfe! Hilfe! Glücklicherweise waren Ryder und Zuma ihren Freunden gefolgt. Rettungsring! François war sehr erleichtert, als er sich an dem Ring festhalten konnte. Ich danke euch! Ich danke euch! Ich danke euch! Captain Tollpatsch atmete einmal tief durch. Puh, das war knapp. Vorsichtig setzte Skye ihn auf dem steilen Felsen ab. Und der Captain beugte sich langsam zu dem Vogel hinunter. Hallo, du bildschöner blaufüßiger Vogel. Darf ich ein Foto von dir machen? Das schien dem Tölpel besser zu gefallen. Er hüpfte zurück in sein Nest und ließ den Captain ein Foto nach dem anderen knipsen. Und setzte sich dabei sogar richtig in Pose. Wenig später brachte Skye den glücklichen Captain zurück auf die Flunder, wo sein Cousin vor sich hin bibberte. Geht es dir gut, François? Ja, bestens. Ich danke dir, Horatio und der Paw Patrol. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Oh, jetzt habe ich doch kein Foto von deinem Vogel gemacht. Ist nicht schlimm. Captain Tollpatsch hat ein paar tolle gemacht. Wenn wir mehr über den Tölpel wissen, dann kommen vielleicht auch ein paar mehr in unsere Gegend. Mehr Blaufußtölpel? Oh, no. Vergnügt fuhren sie zurück in die Abenteuerbucht. Und dort verbrachten die Fellfreunde den Rest des Tages am Strand und spielten mit Ryder Frisbee und Ball und fuhren Skateboard und alle genossen den Tag. Fertig? Yippie! Aber dann bekamen sie plötzlich noch einmal Gesellschaft. Hallo, Ryder! Ich hab dir ein Foto von dem Blaufußtölpel mitgebracht. Als Dankeschön. Oh, danke, Captain. Doch da kam Rubble auf seinem Skateboard angesaust. Ein Skateboard! François griff danach, sah dann aber seinen Cousin an. Du darfst als Erster. Nein, du darfst zuerst fahren. Danke, Captain. Und los ging's. Der, seht mich an. Naja, fahren konnte er ja. Achtung! Aber nicht bremsen. Doch er landete weich, genau auf seinem Cousin. Hahaha.